Willkommen und Abschied. Es schlug mein Herz. Geschwind zu Pferde, es war getan, fast eh gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese da, wo Finsternis aus dem Gesträuche mit 100 schwarzen Augen sah. Der Mond von einem Wolkenhügel sah kläglich aus dem Dunft hervor. Die Winde schwangen leise Flügel, umsausten schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf 1000 Ungeheuer. Doch frisch und fröhlich war mein Mut, in meinen Adern welches Feuer, in meinem Herzen welche Glut. Dich sah ich. Und die milde Freude floss von dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich. Ein rosenfarbenes Frühlingswetter umgab das liebliche Gesicht und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter, ich hofft es. Ich verdient es nicht. Doch ach, schon mit der Morgensonne verengt der Abschied mir das Herz. In deinen Küssen, welche Wonne! In deinen Augen, welcher Schmerz! Ich ging, du standst und sahst zur Erden und sahst mir nach, mit nassem Blick. Und doch, welch Glück, geliebt zu werden! Und lieben Götter, welch ein Glück! Danach. Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht bloß noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nu den Gentleman. Na und denn? Denn gehen die beiden brav ins Bett. Na ja, das ist ja auch ganz nett. Aber manchmal möchte man doch gern wissen, was tun sie, wenn sie sich nicht küssen. Die können ja doch nicht immer pennen. Na und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind. Denn kriegt das junge Paar ein Kind. Denn kocht sie Milch. Die Milch luft über. Denn macht er Krach. Denn wehnt sie drüber. Denn wollen sich beide jänzlich trennen. Na und denn? Denn ist das Kind nicht auf dem Damm. Denn bleiben die beiden doch zusammen. Denn quälen sie sich noch manche Jahre, er will noch wat mit blonde Haare, vorn doof und hinten Minoren, na und denn? Denn sind sie alt, der Sohn haut ab, der Olle macht nun auch bald schlapp. Vergessen Kuss und Schnurrbartzeit, ach Menschenskind, wie liegt das weit, wie der noch scharf auf Muttern war, das ist schon beinahe nicht mehr wahr. Der Olle Mann denkt so zurück, wat hat er nu von seinem Glück? Die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Triumph der Liebe. Nicht so freudig beging den Dardaner Triumph der Artride, als Laomedons Burg endlich die Mächtige fiel. So nicht jauchzte das Herz dem Ulyss am Ziel der Irrfahrt, als er der Sehnsucht Land Ithakas Ufer betrat. Nicht so selig umschlang den geretteten Bruder Elektra, dessen vermeintes Gebein kaum sie mit Tränen beströmt, wie ich selber in Wonne geschwelgt die vergangene Nacht durch. Wollt ihr unsterblich mich sehen, gebt mir noch eine wie die. Freilich, solang ich den Nacken gebeugt demütig einherschlich, hieß langweilig ich ihr wie ein versumpfender Teich. Doch nun gab sie es auf, gleichgültig die Spröde zu spielen. Nicht mehr stellt sie sich taub, schütt ich in Klagen mich aus. Hätt ich nur früher erkannt, was Not tut, Mädchen zu rühren, nicht dem Verschmachteten erst würde die Labung zuteil, und mir schimmerte doch mir Blindem der Pfad vor den Füßen. Doch wen Liebe betört, hat der noch Augen zu sehen? Jetzt erst weiß ich, was einzig noch frommt. Tut kalt, ihr Verliebten, und was sie heute versagt, bieten sie morgen von selbst. Andere pochten am Laden umsonst und riefen sie, Herrin, aber an mich, voll Ruh, schmiegte sie zärtlich das Haupt. Das ist größerer Sieg, als hätt ich die Parther bezwungen. Könige, Beute, Triumph, acht ich dagegen gering. Nun soll köstlicher Schmuck, Kytherea, die Säule dir kränzen und mit goldener Schrift nennen den Geber das Lied. Diese Trophäe erhöht vor deinem Tempel, o Göttin, weil er die seligste Nacht liebend verschwärmte Properz. An Lesbia. Leben wollen wir, Mädchen, und uns lieben und der mürrischen alten Tadel auch nicht eines kupfernen Pfennigs würdig achten. Sieh, die Sonne geht unter und kehrt wieder. Wir nur, ging unser kurzes Lichtlein unter, haben ewig die eine Nacht zu schlafen. Gib mir tausend und hunderttausend Küsse, noch ein tausend und noch ein hunderttausend, wieder tausend und nochmals hunderttausend, dass wir selbst nach so vielen tausend Küssen uns verzählen und keine Zahl mehr wissen, dass kein Böser, der von so vielen tausend Küssen wüsste, uns etwas Schlimmes tut. Die Matrone von Ephesus. In Ephesus war eine Dame wegen ihrer Keuschheit so berühmt, dass auch Frauen aus den Nachbarstädten hinreisten, um sie zu sehen. Als nun der Ehegemahl dieser Dame zu Grabe getragen wurde, begnügte sie sich nicht damit, nach der allgemeinen Sitte die Leiche mit aufgelösten Haaren zu begleiten und die entblößte Brust vor allem Volke zu schlagen, sondern folgte dem Abgeschiedenen sogar bis in sein Grabgewölbe nach. Der Verstorbene wurde nach griechischer Sitte in einer Gruft beigesetzt, und hier fing sie nun an, den Leichnam zu bewachen und Tag und Nacht zu beweinen. Ihre Betrübnis war so groß, dass sie sich zu Tode hungern wollte. Weder Eltern noch Anverwandte waren imstande, sie davon abzubringen. Zuletzt wurde noch der ganze Magistrat an sie abgeschickt, aber auch er musste ohne Erfolg wieder abziehen. Schon hatte sie den fünften Tag ohne Nahrung zugebracht, und alle Welt war zu Tränen gerührt ob der außerordentlichen Treue dieser Frau. Der trostlosen Dame leistete eine treu ergebene Magdgesellschaft, die mit ihr trauerte und weinte, und wenn die Lampe in der Gruft ausgehen wollte, so goss sie wieder frisches Öl auf. In der ganzen Stadt wurde von nichts anderem mehr gesprochen, und unter den Leuten aller Stände gab es nur eine Stimme. Ein solches Beispiel wahrhafter Treue und Liebe sei noch nie dagewesen. Zur selben Zeit hatte der Statthalter der Provinz nicht weit von jenem Gewölbe, wo die Dame ihren eben verstorbenen Mann beweinte, einige Straßenräuber ans Kreuz hängen lassen. In der folgenden Nacht bemerkte ein Soldat, der bei den Kreuzen Wache hatte, damit man keinen von den Verbrechern stehle und begrabe, ein hellleuchtendes Licht zwischen den Monumenten und hörte von eben daher ein klägliches Wimmern. Von menschlicher Neugier getrieben, wollte er durchaus wissen, wer das sei und was er dort treibe, und stieg hinunter in das Gewölbe. Als er dort ein reizendes Weib erblickte, stutzte er zunächst und glaubte, es sei ein Gespenst und ein Blendwerk der Hölle. Als er aber die Tränen sowie das von Nägeln zerkratzte Gesicht des Weibes betrachtete, da erkannte er den wahren Sachverhalt, dass es eine Frau sei, die den Verlust ihres Mannes nicht verschmerzen könne. Darauf trug er seine bescheidene Mahlzeit in die Gruft und begann die Trauernde zu ermahnen, sie solle doch nicht bei ihrem nutzlosen Schmerze beharren und ihre schöne Brust nicht durch vergebliche Seufzer abzehren. Alle Menschen müssten einmal sterben, alle hätten die gleiche Heimat und was man sonst noch sagt, um einem wunden Herzen Heilung zu bringen. Aber die Dame wurde durch diese befremdlichen Trostworte noch mehr erschüttert, zerschlug noch heftiger ihre Brust, raufte sich ihre Locken aus dem Haupte und streute sie über die Leiche ihres geliebten Gatten. Der Soldat ließ sich aber nicht so leicht abschrecken. Er fuhr fort mit seinen Trostgründen und gab sich die größte Mühe, die Dame dahin zu bringen, dass sie doch etwas Speise zu sich nehme. Endlich streckte die Magd vom Dufte des Weines verführt, dem freundlichen jungen Manne, der sie zum Leben zurückrief, selber die Hand entgegen, erquickte sich durch Speise und Trank und fing dann an, auch die Hartnäckigkeit ihrer Herren zu bestürmen. »Was würde es dir nützen?« sagte sie, wenn dich nun der Hunger aufzehrt, wenn du dich lebendig begräbst, wenn du deine unschuldige Seele aushausen, ob bevor dich das Schicksal abruft, glaubst du es, fühle dein Opfer des Todes Schatten und Asche, kehre zum Leben zurück, lege dein weibliches Vorurteil ab und genieße die Freuden des Daseins nur so lange, als es dir vergönnt ist. Siehe, diese Leiche selbst sollte dich belehren, wie flüchtig das Leben ist. Kein Mensch hört es ungern, wenn man ihn nötigt, Speise zu sich zu nehmen und zu leben. So ließ sich denn auch diese Dame vom mehrtägigen Fasten ausgehungert endlich von ihrem hartnäckigen Entschluss abbringen und aß nicht weniger gierig von dem Mahle als die Magd, die schon vor ihr der Versuchung erlegen war. Nun wisst ihr ja alle, welche Begierden anderer Art im Menschen wach zu werden pflegen, wenn er sich satt gegessen und getrunken hat. Mit Schmeichelworten hatte der Soldat die Dame dazu bewogen, wieder weiter leben zu wollen. Mit gleichen Schmeicheleien griff er jetzt auch ihre Keuschheit an. Der junge Mann schien der Frau, bei aller Ehrbarkeit, durchaus nicht hässlich oder ungebildet zu sein. Und die Magd, die sich dem Soldaten dankbar erweisen wollte, rief ihrer Herrin immer wieder zu: »Warum bekämpfst du die Liebe, an der du gefallen doch hegtest? Kommt dir denn nicht in den Sinn, in wessen Fluren du weilest?« Was soll ich euch noch länger aufhalten? Die Dame gab auch diese Art des Fastens auf und der unwiderstehliche Krieger überredete sie in beiden Fällen. So lagen die beiden nicht nur diese Nacht zusammen, in der sie Hochzeit machten, sondern auch am zweiten und am dritten Tage. Natürlich verschlossen sie die Tür zur Gruft. Jedermann, wer von Bekannten oder Fremden an das Grabmal käme, sollte glauben, die keuscheste aller Frauen habe über der Leiche des Gatten ihre Seele ausgehaucht. Der Soldat aber, der entzückt war von der Schönheit des Weibes und von dem Geheimnis ihrer Liebe, kaufte an leckeren Speisen so viel zusammen, wie ihm seine Mittel erlaubten und trug sie, sobald die Nacht hereinbrach, in das Grabgewölbe. Als aber die Eltern eines der gekreuzigten Verbrecher bemerkten, dass keine Wache da sei, zogen sie bei Nacht ihren Toten herab und erwiesen ihm die letzte Ehre. So wurde der Soldat, während er im Dienste lässig war, hintergangen. Als er am nächsten Tage sah, dass das eine Kreuz leer war, bekam er Angst vor der Strafe und erzählte seiner Geliebten, was geschehen war. Er wolle den Spruch des Richters gar nicht abwarten, sondern seine Nachlässigkeit gleich selbst mit seinem Schwerte bestrafen. Sie möge ihm also einen Platz zur Todesruhe gewähren und die unselige Gruft ihres Gatten nun auch ihrem Geliebten öffnen. Da rief die Dame, die nicht weniger barmherzig als keusch war, verzweifelt aus: »Ach, das mögen die Götter nicht zulassen, dass ich zu gleicher Zeit die beiden Menschen, die ich am zärtlichsten liebte, im Grabe sehen muss. Nein. Nein, lieber will ich den Toten ans Kreuz hängen, als den Lebenden töten.« Nach diesen Worten befahl sie, man solle den Leichnam ihres Gatten aus dem Sarge heben und an das leere Kreuz hängen. Der Soldat benutzte den genialen Einfall dieser so klugen Frau, und tags darauf wunderten sich alle Leute, auf welche Weise der tote Gatte ans Kreuz hinaufgekommen sei. Minnelied oder die verschwiegene Nachtigall. Unter der Linden auf der Heide, da unser Zweier Bette war, da möget ihr finden schöne, beide gebrochen, Blumen und Gras. Vor dem Walde in einem Tal, Tandaradei, lieblich sang die Nachtigall. Ich kam gegangen hin zur Aue, da war mein Liebster kommen eh, da ward ich empfangen, heere Fraue, dass ich bin selig, immer mehr. Küsste er mich? Wohl tausend Stund, Tandradei, seht, wie rot mir ist der Mund. Da hat er gemacht, also reich von Blumen, eine Bettestatt. Des wird noch gelachet, inniglich kommt jemand an dasselbe Pfad. Bei den Rosen er wohl mag, Tandradei, merken, wo das Haupt mir lag. Dass er lag bei mir, wüsst es jemand, das wolle nicht Gott, so schämt ich mich. Was er tat mit mir, niemals soll jemand finden das, denn er und ich und ein kleines Vögelein, Tandradei, das wird wohl verschwiegen sein. Die untröstliche Witwe. An einem Karfreitag sich's begab, dass man trug einen Mann zu Grab. Sein Weib sich gar verzweifelt gebärt, als man den Gatten bracht zur Erd. Wollt ihr Geschrei nicht unterbrechen? Da fängt an, auf sie einzusprechen, ein Nachbar. Müsst euch nicht so stellen. Habt doch daheim einen netten Gesellen. Der wird sich gut zu euch bequemen, ich weiß. Der wird euch gerne nehmen. Die Frau darauf zum Nachbar sagt, ich habe selbst schon dran gedacht. Jedoch das bringt mir großen Graus. Vorm lieben Ostern wird nichts draus. Ännchen von Tharau. Ännchen von Tharau ist's, die mir gefällt. Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. Ännchen von Tharau hat wieder ihr Herz auf mich gerichtet, in Lieb und in Schmerz. Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut, du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut, kommen alle Wetter gleich auf uns zu schlan, wir sind gesinnt, beieinander zu starren. Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein sollen unserer Liebe Vernietungen sein. Recht als ein Palmenbaum über sich reift, je mehr ihn Hagel und Regen angreift, so wird die Lieb in uns mächtig und groß. Durch Kreuz, durch Leiden, durch allerlei Not. Würdest du gleich einmal von mir getrennt, lebtest da, wo man die Sonne kaum kennt. Ich will dir folgen, durch Wälder und Meer, durch Eis, durch Eisen, durch feindliche Heer, Ännchen von Tharau. Mein Sonne, mein Schein. Mein Leben schlage ich in deines hinein. Eine kleine Liebesballade. Im Sommer war das Gras so tief, dass jeder Wind daran vorüberlief. Ich habe da dein Blut gespürt und wie es heiß zu mir hinüberrann. Du hast nur mein Gesicht berührt, da starb er einfach hin, der harte Mann, weil's solche Liebe nicht mehr gibt. Ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. Im Feld den ganzen Sommer war der rote Mohn so rot nicht wie dein Haar. Jetzt wird es abgemäht, das Gras, die bunten Blumen welken auch dahin. Und wenn der rote Mohn so blass geworden ist, dann hat es keinen Sinn, dass es noch weiße Wolken gibt. Ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. Du sagst, dass es bald Kinder gibt, wenn man sich in dein rotes Haar verliebt. So rot wie Mohn, so weiß wie Schnee. Im Herbst kehren viele Kinder ein, warum soll's auch bei uns nicht sein? Du bleibst im Winter auch mein rotes Reh, und wenn's auch tausend schönere gibt, ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. An Melinden. Als Venus einen Sommertag ganz nackend in dem Bade lag, kam Zypripor mit Pfeil und Bogen ganz unverhofft herzugeflogen. Er sah sie und ergriff in Eil den allerschärfsten Liebespfeil. Er schoss und hat nach Wunsch und Hoffen der schönen Göttin Brust getroffen. »Ich sterbe«, rief sie voller Schmerz, »Verräter, weißt du sonst kein Herz? Und willst du auch im Götterorden wie Nero deine Mutter morden?« Was sprach der kleine Bösewicht? »Fürwahr, Mama, ich kannt euch nicht. Ihr wisst, es kann sehr leicht geschehen, euch für Melinden anzusehen. Graf Eberstein. Zu Speyer im Saale, da hebt sich ein Klingen mit Fackeln und Kerzen, ein Tanzen und Springen. Graf Eberstein führet den Rhein mit des Kaisers holdseligen Töchterlein. Und als er sie schwingt nun im luftigen Reigen, da flüstert sie leise, sie kann's nicht verschweigen. Graf Eberstein, hüte dich fein, heut Nacht wird dein Schlösslein gefährdet sein. Ei, denket der Graf, euer kaiserlich Gnaden, so habt ihr mich darum zum Tanze geladen? Er sucht sein Ross, lässt seinen Tross und jagt nach seinem gefährdeten Schloss. Um Ebersteins Feste da wimmelt's von Streitern. Sie schleichen im Nebel mit Hacken und Leitern. Graf Eberstein grüßet sie fein. Er wirft sie vom Wall in die Gräben hinein. Als nun der Herr Kaiser am Morgen gekommen, da meint er, es sei die Burg schon genommen. Doch auf dem Wall tanzen mit Schall der Graf und seine Gewappneten all. Herr Kaiser, beschleicht ihr ein andermal, Schlösser tut's Not, ihr versteht aufs Tanzen euch besser, euer Töchterlein tanze zu fein, dem soll meine Feste geöffnet sein. Im Schlosse des Grafen, da hebt sich ein Klingen mit Fackeln und Kerzen, ein Tanzen und Springen. Graf Eberstein führet den Rhein mit des Kaisers holdseligem Töchterlein. Und als er sie schwingt im bräutlichen Reigen, da flüstert er leise, nicht kann er's verschweigen. Schön Jungfräulein, hüte dich fein, heut Nacht wird ein Schlösslein gefährdet sein. Fünf Küsse. Ein Küsschen, das ein Kind mir schenket, das mit den Küssen nur noch spielt und bei den Küssen noch nichts denket, das ist ein Kuss, den man nicht fühlt. Ein Kuss, den mir ein Freund verehret, das ist ein Gruß, der eigentlich zum wahren Küssen nicht gehöret, aus kalter Mode küsst er mich. Ein Kuss, den mir mein Vater gibet, ein wohlgemeinter Segenskuss, wenn er sein Söhnchen lobt und liebet, ist etwas, dass ich ehren muss. Ein Kuss von meiner Schwester Liebe steht mir als Kuss nur so weit an, als ich dabei mit heißem Triebe an andere Mädchen denken kann. Ein Kuss, den Lesbia mir reichet, den kein Verräter sehen muss und der dem Kuss der Tauben gleichet. Ja, so ein Kuss, das ist ein Kuss. Der Handschuh. Vor seinem Löwengarten das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz. Und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt und sieht sich stumm ringsum mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen. Und streckt die Glieder und legt sich nieder. Und der König winkt wieder. Da öffnet sich behend ein zweites Tor. Daraus rennt mit wildem Sprunge ein Tiger hervor. Wie er den Löwen erschaut, brüllt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif und recket die Zunge. Und im Kreise scheu umgeht er den Leu grimmig schnurrend. Drauf streckt er sich murrend zur Seite nieder. Und der König winkt wieder. Da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier. Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen. Und der Leu mit Gebrüll richtet sich auf. Da wird's still. Und herum im Kreis, von Mordsucht heiß, lagern sich die greulichen Katzen. Da fällt von des Altans Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Leuen mitten hinein. Und zu Ritter de Lorges spottenderweis wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihr mir's schwört, zu jeder Stund, ei, so hebt mir den Handschuh auf? Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger mit festem Schritte. Und aus der ungeheuer Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehen's die Ritter und die Edelfrauen. Und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. Den Dank, Dame, begehr ich nicht. Und verlässt sie zur selben Stund. Leda. Die Stirn gestützt in die feuchte Hand lag Leda, die schönste der Schönen, gelagert an des Baches Rand und mischte die Wellen mit Tränen. Sie sah mit feuchtem, schwimmendem Blick empor zu den zitternden Sternen, als suchte sie ihr erträumtes Glück in den unermesslichen Fernen. Ihr Busen wogt wie ein wallendes Meer und Fieberglut rötet die Wangen. Gestalten gaukeln rings um sie her, gewoben aus süßem Verlangen. Da umrauscht sie ein mächtiger Flügelschlag und ein Schwan mit Silbergefieder, hellglänzend wie der erwachende Tag, senkt zu ihren Füßen sich nieder. Er schmiegt sich an sie, mit ahnender Lust streicht sie seinen schwellenden Rücken, sie drückt ihn fest an die pochende Brust und küsst ihn mit stummem Entzücken. Da dehnt sich der Schwan mit Sturmesgewalt und Flügel und Klau sind verschwunden. Ein Gottheld in reizender Jünglingsgestalt das stöhnende Mädchen umwunden. Nun stützte sie nicht mehr die Stirn in die Hand, die glücklichste unter den Schönen. Gelagert an des Baches Rand vergoss sie süßere Tränen. Alter Traum. Mir träumte wieder der alte Traum. Es war eine Nacht im Maie, wir saßen unter dem Lindenbaum und schwuren uns ewige Treue. Das war ein Schwören. Und Schwören aufs Neu, ein Kichern, ein Kosen, ein Küssen, dass ich gedenk des Schwures sei, hast du in die Hand mich gebissen. O Liebchen mit den Äuglein klar. O Liebchen schön und bissig, das Schwören in der Ordnung war, das Beißen war überflüssig. Der Teetisch. Sie saßen und tranken am Teetisch und sprachen von Liebe viel. Die Herren, die waren ästhetisch, die Damen von zartem Gefühl. Die Liebe muss sein platonisch, der dürre Hofrat sprach. Die Hofrätin lächelt ironisch und dennoch seufzet sie. Ach. Der Domherr öffnet den Mund weit. Die Liebe sei nicht zu roh, sie schadet sonst der Gesundheit. Das Fräulein lispelt. Wieso? Die Gräfin spricht wehmütig, die Liebe ist eine Passion, und präsentiert gütig die Tasse dem Herrn Baron. Am Tische war noch ein Plätzchen, mein Liebchen, da hast du gefehlt. Du hättest so hübsch mein Schätzchen von deiner Liebe erzählt. Oh, die Liebe macht uns selig. Oh, die Liebe macht uns reich. Also singt man tausendkehlig in dem heil'gen römischen Reich. Du fühlst den Sinn der Lieder und sie klingen, teurer Freund, jubelnd dir im Herzen wieder, bis der große Tag erscheint, wo die Braut mit roten Bäckchen ihre Hand in deine legt und der Vater mit dem Säckchen dir den Segen überträgt. Säckchen voll mit Geld, unzählig. Linnen, Betten, Silberzeug. Oh, die Liebe macht uns selig. Oh, die Liebe macht uns reich. Philine. Singet nicht in Trauertönen von der Einsamkeit der Nacht. Nein, sie ist, o holde Schönen, zur Geselligkeit gemacht. Wie das Weib dem Mann gegeben, als die schönste Hälfte war, ist die Nacht das halbe Leben und die schönste Hälfte zwar. Könnt ihr euch des Tages freuen, der nur Freuden unterbricht? Er ist gut, sich zu zerstreuen, zu was anderm taugt er nicht. Aber wenn in nächt'ger Stunde süßer Lampe Dämmerung fließt und vom Mund zum nahen Munde Scherz und Liebe sich ergießt, wenn der rasche, lose Knabe, der sonst wild und feurig eilt, oft bei einer kleinen Gabe unter leichtem Spielen weilt, wenn die Nachtigall Verliebten liebevoll ein Liedchen singt, das Gefangenen und Betrübten nur wie Ach und Wehe klingt, mit wie leichtem Herzensregen lauschet ihr der Glocke nicht, die mit 12 bedächt'gen Schlägen Ruh und Sicherheit verspricht. Darum an dem langen Tage merke dir es, liebe Brust, jeder Tag hat seine Plage und die Nacht hat ihre Lust. Doña Clara. In dem abendlichen Garten wandelt des Alkaden Tochter. Pauken- und Drometenjubel klingt herunter von dem Schlosse. Lästig werden mir die Tänze und die süßen Schmeichelworte und die Ritter, die so zierlich mich vergleichen mit der Sonne. Überlästig wird mir alles. Seit ich sah beim Strahl des Mondes jenen Ritter, dessen Laute nächtens mich ans Fenster lockte, wie er stand, so schlank und mutig, und die Augen leuchtend schossen aus dem edelblassen Antlitz, glich er wahrlich Sankt Georgen. Also dachte Doña Clara. Und sie schaute auf den Boden. Wie sie aufblickt, steht der schöne, unbekannte Ritter vor ihr. Hände drückend, Liebe flüsternd, wandeln sie umher im Mondschein. Und der Zephyr schmeichelt freundlich, märchenartig grüßen Rosen, märchenartig grüßen Rosen, und sie glühen wie Liebesboten. Aber sage mir, Geliebte, warum du so plötzlich rot wirst. Mücken stachen mich, Geliebte. Und die Mücken sind im Sommer mir so tief verhasst, als wären's lange nas'ge Judenrotten. Lass die Mücken und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend. Von den Mandelbäumen fallen 1000 weiße Blütenflocken, 1000 weiße Blütenflocken haben ihren Durst ergossen. Aber sage mir, Geliebte, ist dein Herz mir ganz gewogen? Ja, ich liebe dich, Geliebte. Bei dem Heiland sei's geschworen, den die gottverfluchten Juden boshaft tückisch einst ermordet. Lass den Heiland und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend. In der Ferne schwanken traumhaft weiße Lilien, lichtumflossen, weiße Lilien, lichtumflossen, blicken nach den Sternen droben. Aber sage mir, Geliebte, hast du auch nicht falsch geschworen? Falsch ist nicht in mir, Geliebter. Wie in meiner Brust kein Tropfen Blut ist von dem Blut der Mohren und des schmutzigen Judenvolkes. Lass die Mohren und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend. Und nach einer Myrtenlaube führt er die Alkadentochter. Mit den weichen Liebesnetzen hat er heimlich sie umflochten. Kurze Worte, lange Küsse und die Herzen überflossen. Wie ein schmelzend süßes Brautlied singt die Nachtigall, die Holde. Wie zum Fackeltanze hüpfen Feuerwürmchen auf dem Boden. In der Laube wird es stiller. und man hört nur, wie verstohlen das Geflüster kluger Myrten und der Blumen Atem holen. Aber Pauken und Trommeten schallen plötzlich aus dem Schlosse, und erwachend hat sich Clara aus des Ritters Arm gezogen. Horch, da ruft es mich, Geliebter. Doch bevor wir scheiden, sollst du nennen deinen lieben Namen, den du mir so lang verborgen. Und der Ritter, heiter lächelnd, küsst die Finger seiner Donja, küsst die Lippen und die Stirne, und er spricht zuletzt die Worte: Ich, Senora, euer Geliebter, bin der Sohn des vielbelobten, großen, schriftgelehrten Rabbi Israel von Saragossa. Die Welt ruht still im Hafen. Die Welt ruht still im Hafen. Mein Liebchen, gute Nacht. Wann Wald und Berge schlafen, treu Liebe, einsam wach. Ich bin so wach und lustig, die Seele ist so licht, und eh ich liebt, da wußt ich von solcher Freude nicht. Ich fühl mich so befreiet von eitlem Trieb und Streit, nichts mehr das Herz zerstreuet in seiner Fröhlichkeit. Mir ist, als müßt ich singen, so recht aus tiefster Lust von wunderbaren Dingen, was niemand sonst bewusst. O, könnt ich alles sagen, o, wär ich recht geschickt, so muß ich still ertragen, was mich so hoch beglückt. Die Nachtigall. Das macht, es hat die Nachtigall die ganze Nacht gesungen, da sind von ihrem süßen Schall, da sind von Hall und Widerhall die Rosen aufgesprungen. Sie war doch sonst ein wildes Blut, nun geht sie tief in Sinnen, trägt in der Hand den Sommerhut und duldet still der Sonne Glut und weiß nicht, was beginnen. Das macht, es hat die Nachtigall die ganze Nacht gesungen. Da sind von ihrem süßen Schall, da sind von Hall und Widerhall die Rosen aufgesprungen. Lockung. Schönes Kind von 15 Jahren, gärtenschlank mit blonden Zöpfen, mit dem Strickstrumpf vor den Töpfen, ach, was lässt sich da erfahren? Musst mit hellen Augen schauen übern Zaun. Hast du übern Zaun gesehen, gärtenschlank mit blonden Zöpfen, mit dem Strickstrumpf vor den Töpfen magst du dann nicht länger stehen. Ist im Zaun kein Pförtchen drin? Sieh doch hin. Zaun und Pförtchen erst im Rücken, schönes Kind von 15 Jahren. Ach, was wirst du dann erfahren? Kann das Leben so beglücken? Wie viel Glanz und Herrlichkeit, weit und breit, gärtenschlank, mit blonden Zöpfen wirst nicht lang alleine bleiben, und wie anders ist solch Treiben als das Stricken vor den Töpfen. Ist im Zaun kein Pförtchen drin? Sieh doch hin! Schönes Kind von 15 Jahren, durch den Garten katzenleise machst du bald dich auf die Reise. Darin bin ich schon erfahren. Klirrt der Riegel? Siehst du, da bist du ja. Unterhalte dich gut. Natürlich sollst du gehen. Was ist das für eine Frage? Und bleib nur so lange du willst, lieber. Mit so sanften Worten, deren Helligkeit noch von einem Lächeln dahinter als Reflektor verstärkt wurde, ließ sie ihn für diesen Abend. Er war schon auf der Treppe, da öffnete sie abermals die Tür, rief liebevoll: Unterhalte dich gut! Ein vorsichtiger Mann wäre daraufhin umgekehrt. Dieser Tollkühne stürmte weiter, hinein in das Glück der Solostunden. Nachdem er aber deren erste Wonnen genossen hatte, fiel Verstörung über ihn. Es schnitt was sein Inwendiges, als hätte er mit dem Bissen Freiheit, dem ihn die Geliebte gegönnt, einen Angelhaken verschluckt. Er fühlte das Zerren der Leine und dachte nach. Natürlich sollst du gehen. Natürlich. Das hieß, richtig gehört. Dir scheint es natürlich, mich alleine zu lassen, aber du hast recht. Denn es wäre ja wirklich blanke Unnatur von einem Egoisten, wie du einer bist, auch an den anderen zu denken. Und zu ergänzen war die Wendung so. Natürlich sollst du gehen, da es dir solches Opfer wäre, zu bleiben. Dieses Natürlich war nur an der äußersten Schicht für ganz oberflächliche Schmecker schokoladisiert und gleich darunter nichts als Bitterkeit. Sollst du gehen? Das bedeutete, alle Welt möge nur merken, was du für ein Schwein bist. Häufe nur Verrat auf Verrat. Es ist gut so, enthülle dich in deiner Schlechtigkeit. Der Zusatz aber, was ist das für eine Frage, hieß gut verstanden, dass du nicht einen Augenblick zögerst, mir aufs Herz zu treten, wenn ich dir im Wege bin, ist doch keine Frage. Und in die toleranten Worte, bleib nur, solange du willst, lieber, war eingewickelt der Schlager, lass sehen, wie weit deine Niedertracht geht. Das ganz Gefährliche aber, die gesprochene Sublimatpille, die dreikantig geschliffene Wendung, die Dumm-Dumm-Bosheit, war das hinterrücksige, unterhalte dich gut. Das hieß in der Übersetzung, verbringe einen gequälten Abend. Mein Leid stehe zwischen dir und der Freude. Meine Verlassenheit verlasse dich nicht. Meine Träne falle in dein Bier und versalze dir das Süße. Unterhalte dich gut! Er stieg hinab in den Brunnen der Meditation, wurde abwesend. Was hast du? Fragte der Kamerad. Was beschäftigt dich? Philologisches. Glaubst du, sie hat sich sehr geärgert, dass ich weggegangen bin? Nein. Geärgert natürlich, aber nicht sehr. Warum hat sie mir dann nachgerufen, unterhalte dich gut? Das braucht dich nicht zu beunruhigen. Das sagen sie immer, wenn man sie zu Hause lässt. Alle. Die meinige sagt es, wenn ich mir die Haare schneiden lasse. Sie sagt es, wenn ich zum Zahnarzt gehe. Sie würde es noch sagen, wenn man mich zu meiner Hinrichtung abholte. Sie wird mir auf den Grabstein schreiben lassen, unterhalte dich gut. Wie erklärst du dir das? Warum die Bosheit? Sie weiß doch, dass ich mich nicht unterhalten gehe. Warum tut sie so, als ob sie das glaubte? Das ist keine Bosheit. Das kommt aus dem Instinkt, aus Bezirken unter der Bewusstseinsschwelle. Nämlich, so denke ich mir's, die Dauerfrau, deine wie meine wie jede, fühlt im Unbewussten, dass ohne sie sein schon an und für sich Unterhaltung ist. Hans, der Schwärmer. Hans Töffel liebt Schöndoris sehr. Schöndoris Hans Töffel vielleicht noch mehr, doch seine Liebe, ich weiß nicht wie, ist zu scheu, zu schüchtern, zu viel Elegie. Im Kreise liest er Gedichte vor. Schöndoris steht unten am Gartentor, ach, käm er doch frisch zu mir hergesprungen, wie wollt ich ihn herzen, den lieben Jungen. Hans Töffel liest oben Gedichte. Am andern Abend, der blöde Tor, Hans Töffel trägt wieder Gedichte vor. Schöndoris das wirklich sehr verdrießt, dass er immer weiter und weiter liest. Sie schleicht sich hinaus, er gewahrt es nicht. Just sagt er von Heine, ein herrlich Gedicht. Schöndoris steht unten in Rosendüften und hätte so gerne seinen Arm um die Hüften. Hans Töffel liest oben Gedichte. Am andern Abend ist großes Fest, viel Menschen sind eng aneinander gepresst. Heut muss er's doch endlich sehen, der Poet, wenn schön Doris sacht aus der Türe geht, potztausend. Er merkt es und merkt es auch nicht, er spricht und verzapft gar ein Eigengedicht. Und unten im stillen, dunklen Garten muss schön Doris vergeblich warten. Hans Töffel liest oben Gedichte. Am andern Abend beim Heiligen Gral. Schön Doris fehlt im Gesellschaftssaal. Und ist auch Hans Töffel mein Freund und mir wert? Die Katze schläft unten am Feuerherd. Beim Kätzchen steht sinnend schön Doris und sehnt ihr Köpfchen an meine Schulter gelehnt. Und hätt ich auch eine Legion verdammer zu süß, war die Stunde bei ihr in der Kammer. Hans Töffel liest oben Gedichte. Fritz und Ferdinand. Zwei Knaben, Fritz und Ferdinand, die gingen immer Hand in Hand. Und selbst in einer Herzensfrage trat ihre Einigkeit zutage. Sie liebten beide Nachbars Käthchen, ein blondgelocktes kleines Mädchen. Einst sagte die verschmitzte Dirne, »Wer holt mir eine Sommerbirne, recht saftig, aber nicht zu klein? Hernach soll er der Beste sein.« Der Fritz nahm seinen Freund beiseit und sprach, »Das machen wir zu zweit. Da drüben wohnt der alte Schramm, der hat den schönsten Birnenstamm. Du steigst hinauf und schüttelst sacht, ich lese auf und gebe acht. Gesagt, getan. Sie sind am Ziel. Schon als die erste Birne fiel, macht Fritz damit sich aus dem Staube, denn eben schlich aus dunkler Laube in fester Faust ein spanisch Rohr der aufmerksame Schramm hervor. Auch Ferdinand sah ihn bei Zeiten und tät am Stamm heruntergleiten in Ängstlichkeit und großer Hast. Doch eh er unten Fuß gefasst, begrüßt ihn Schramm bereits mit Streichen, als wollt er einen Stein erweichen. Der Ferdinand voll Schmerz und Hitze entfloh und suchte seinen Fritze. Wie angewurzelt blieb er stehen, ach, hätte er es doch nie gesehen. Die Käthe hat den Fritz geküsst, worauf sie eine Birne ist. Seit dies geschah, ist Ferdinand mit Fritz nicht mehr so gut bekannt. Ich habe dich so lieb. Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Ich habe dir nichts getan. Nun ist mir traurig zumut. An den Hängen der Eisenbahn leuchtet der Ginster so gut. Vorbei. Verjährt, doch nimmer vergessen. Ich reise. Alles, was lange währt, ist leise. Die Zeit entstellt alle Lebewesen. Ein Hund bellt. Er kann nicht lesen. Er kann nicht schreiben. Wir können nicht bleiben. Ich lache. Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb. Ich habe dich so lieb.